greifesweiten Feld und sie schimmern fast wie Gold, wenn ein Sonnenstrahl drauf fällt. Mein Freund Müller, mein Freund Meier und auch ich. Als drei Tage waren vergangen, da bekamen wir BW. Mein Freund Müller, mein Freund Meier und auch ich. Und der Pelemann, der brannte beim Gang noch das WC. Auch bei Müller und bei Meier, was weiß ich noch, wie alles. Und dann rannten wir zum Doktor und die Krankenschwester schrie laut nach und nach. Und dann mir und die Penicillin-Spritze, die vergesse ich nie. Und auch nicht die Schwester, das Untier. Und in unserer Stammkneipe, alle Trinker wissen schon und lachen laut über Steppen. Und darum las dieses Lied ja eine Warnung sein, mein Sohn. Schönen Gruß an Sakara aus Meppen. Ja, schönen Gruß an Sakara aus Meppen. Yeah. Regiere Preußen wieder, alle

Allem Anfang kann man wehren, jedem Kind den Krieg erklären und verrückte Träume als Verrat verschreien. Doch aus Kindern werden Leute und die Utopie von heute wird die Wirklichkeit von übermorgen sein. Nichts lähmt die Kraft in den Flügelschlägen, wenn es die Schwalben nach Süden zieht. Ihr könnt den Sänger in Ketten legen, aber niemals ein Lied. Ihr könnt alle Unbequemen an die kurze Leine nehmen, für den Geist der Freiheit gibt es keinen Zaun. Träumer, die die Welt gestalten, kann die Macht gefangen halten, aber keine Macht der Welt fängt einen Traum. Mag der Gedanke auf Furcht erregen, dass unseren Träumen Gewalt geschieht. Ihr könnt den Sänger in Ketten legen, aber niemals ein Lied. Ganze Völker könnt ihr knechten, unterdrücken und entrechten und im Freiheitskampf den Weg der Flucht verbauen. Immer wert Idealist, wagemutig gleich Artist, die auf Stellung sei ihre Hoffnung bauen. Stärkste Kette ist nichts dagegen, sie ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Ihr könnt den Sänger in Kette legen, aber niemals sein Lied. Ihr könnt alle Querulanten zu Verbrechern und Verbanden und für vogelfrei und abschussreif erklären. Ihr könnt Engelsflügel lähmen, doch wer weiß, wohin wir kämen, wenn die letzten Engel abgeschossen wären. Solange wir singen, die Welt bewegen, bestimmen wir, was in uns geschieht. Ihr könnt den Sänger in Ketten legen, aber niemals ein Lied. Der Fluch fängt Feuer und führt zum Segen, wie die Zündschnur zum Dynamit. Ihr könnt den Sänger in Ketten legen, aber niemals sein Lied. Ihr liegt noch

Das ist das schwer im Kommen heutzutage. Da denke ich an meines Vaters letzte Worte. Und die waren: Nicht, Junge, das Ding ist geladen! Ah! nichts, aber dafür alles besser. Ich war auch ohne FDJ in Blau. Der Lande im Knast, wussten alle ganz genau. Yeah, ich war das schwarze Schaf, ein Traum in ihrem Schlaf. Yeah, ich war das schwarze Schaf. Ich tat mich meistens recht militant klein, bekommt die Decken im Block, mich noch nie leiden. Meine Haut verbot der Dusch, kaum noch zu sehen. Doch es gibt auch Mädels, die da drauf stehen. Yeah, ich war das schwarze Schaf, das immer ins Schwarze traf. Yeah, ich war das schwarze Schaf. Und gern. Scheiß drauf, ich will ja in Stiefeln sterben. Yeah, ich bin das schwarze Schaf. Mich gründen, sagt der Polizeifotograf. Yeah, ich bin das schwarze Schaf. Alle Kinder, die warte ein bisschen, wir tun alle drehen. Wahnsinn, hab mir doch mein Leben lang geschont. Außer Pimmel und Leber. Heil, Frau, stehen wir hier. Wir sind Deutsche. Was seid ihr? und mit mir lacht die allerschönste blonde Maus. Denn wir sind stolz, Deutsche zu sein. Keine Macht der Welt kriegt uns Deutsche klein. Heil, froh stehen wir. Wir sind Deutsche. Was seid ihr? Gerne alte Bekannte dabei. Unser Deutschland wird frei. Sumpf und Sand. Freilieb unsere deutsche Erde, unser herrlicher Land. Und wie vor 2000 Jahren gilt es damals wie heute. Wir werden nicht eher ruhen, bis Deutschland ist mehr befreit. Man schon ahnen, denn dort haust du eine ganze Sippe Muselmane. türkischer Medienterror gegen Deutschland Tag für Tag. Sie wollten Rache für den angeblichen Brandanschlag. Eine falsche Aussage von zwei kleinen dummen Gören reichte aus, um sich hier frecherweise zu empören. In Ludwigshafen gab's ein Feuer und schon war sie am Schreien. Auch hier sollen die Mörder böse Neonazis sein. 9 Tote, kein Täter, Lügen, die man kennt. Sie sind es nämlich auch mal selber, wenn es brennt. In Ludwigshafen gab's ein Feuer und schon war sie am Schreien. Auch hier sollen die Mörder böse Neonazis sein. 9 Tote, kein Täter, Lügen, die man kennt. Sie sind es nämlich auch mal selber, wenn es brennt. Sie alle faselten mal wieder von der braunen Gefahr. Mit tiefen Seitenhaken kreuzten bis nach Ankara. Doch übrig blieben wieder mal nur Märchen und Legenden. So wie geisteskranke Trottel, die noch dafür spenden. Keine Nazis, keine Spur und auch kein Adolf Hitler. Nicht zu finden für die türkischen Sonderermittler. Und so sah man dann die Sage Richtung Heimat fliegen. Alle anderen, die sind selbstverständlich hier geblieben. In Ludwigshafen gab's ein Feuer und schon waren sie am Schreien. Auch hier sollen die Mörder böse Neonazis sein. 9 Tote, kein Täter, was ist jetzt Erdogan? Sie zünden sich das Öffnen ganz gerne selber an. In Ludwigshafen gab's ein Feuer und schon waren sie am Schreien. Auch hier sollen die Mörder böse Neonazis sein. 9 Tote, kein Täter, was ist jetzt Erdogan? Sie zünden sich das Öffnen ganz gerne selber an. Selber an. Selber. Und Tauben flattern vor der Ruhmeshalle, gefüttert von der frohen Kinderschar. Das Leben zieht vorbei mit lautem Schwalle, am Platz der Zeuge blutgen Opfers war. Nur du, mein Kamerad im Ehrenkleide, stehst sinnend umringt von Scherz und Spiel und denkst in herber Not und bitterem Leide an die Schar, die ihr für Deutschlands Zukunft fiel. Dir fällt's aufs Herz wie Schatten von Zypressen, wie dumpfen toten Marsches Melodie. Mach flüchtig, folgt die Märtyrer vergessen, du Kamerad, vergiss die Helden nie. Dieses Lied ist für unseren Freund und Kameraden Friedhelm Busse. Es war uns eine Ehre, ein Stück deines Lebensweges mit dir gemeinsam gehen zu dürfen. Wir senken unsere Fahnen vor dir, deine alten Kameraden aus der Reichshauptstadt. Der gute Impfstoff ist für die Bundesregierung und der schlechte ist für euch. Mafia-Mord in Duisburg, Drangheta oder so. Sieben Tote in Sittensen, schöne Grüße von Onkel Ho. Und dann die Sauerlandbomber, ihre Fässer machen nicht ganz dicht. Da fällt mir ein Satz von Ingrid Mube sein. Wo leben wir eigentlich? Wo leben wir, wo leben wir? Schüler, Kanada, der sie verscheucht. Ich komm mir vor wie ein Astronaut, ausgesetzt auf dem falschen Stern. Noch ein Zitat vom alten Ignaz, hör ich immer wieder gern. Wo leben wir, wo leben wir, wo leben wir eigentlich? Wo leben wir, wo leben wir, wo leben wir eigentlich? Wir haben grad Terror im Fliegerheim, Ehrenmord im Flatrate-Modell. Die ganze Welt sein Irrenhaus und direkt auf dem Heimweg zu hell. Doch jeden Abend in der Tagesschau, der gleiche Satz, man fasst es nicht. Angesichts der rechtsextremistischen Bedrohung in diesem Lande muss man sich fragen, wo leben wir hier eigentlich? Wo leben wir, wo leben wir, wo leben wir eigentlich? Wo leben wir, wo leben wir, wo leben wir verfickte Weihnachtsmann. Zu viel Ozon ist in der Luft, im Wasser Cadmium. In unseren Schnauzen aber gab, sie bringen uns alle um. Wo leben wir, wo leben wir, wo leben wir eigentlich? Wo leben wir, wo leben wir, wo leben wir eigentlich? Wo leben wir, wo leben wir, wo leben wir eigentlich? Wo leben wir, wo leben wir, wo leben wir eigentlich? Ah, war das denn das wieder? Für eine Riesenscheiße, die Viecher! Ich hab sie doch nicht alle! Was soll denn das wieder? Jedes Mal ist irgendeine Scheiße! Letztes Mal sind Weiber mit, das gackert diese. Die scheißen allen Volk! Ich seh an, hier! Die scheißen allen Volk! Ja, Oliver Kelsen! Ich mach euch alle! Ich knick euch um! Der Papst, halt, jetzt der Papst. Gib mal rein. Hui. Alles verschüttet hier. Lass euch. Der Papst, der gar nicht in der Welt. Es fehlt ihm nie an Ablassgeld. Er trinkt vom allerbesten Wein. Drum möchte ich auch der Papst gern sein. Nein, es ist ein armer Wicht, armer Wicht. Ein schönes Mädel küsst er nicht. Er liegt in seinem Bett allein. So möchte ich auch der Papst nicht sein. Er liegt in seinem Bett allein. So möchte ich auch der Papst nicht sein. Der Sultan lebt in Saus und Braus. Er wohnt in einem Freudenhaus. Voll hübscher kleiner Mäkelein. Drum möchte ich auch gern Sultan sein. Voll hübscher kleiner Mäkelein. Drum möchte ich auch gern Sultan sein. Doch nein, ist ein armer Mann. Denn folgt er treu seinem Koran. So trinkt er keinen Tropfen Wein. Armes Schwein. Drum möchte ich auch nicht Sultan sein. So trinkt er keinen Tropfen Wein. Drum möchte ich auch nicht Sultan sein. Geteilt verachte ich meiner Glück. Und kehr in meinen Stand zurück. Doch das geh ich mit Freuden ein. Halb Sultan und halb Papst zu sein. Gib mir einen Kuss, dann bin ich auch dein Sultanus. Kameraden, schenket ein, dann will ich Wer alles Unrecht, alle Not und Pein, Schmerz und Verlust, die diese Welt der Qual jemals in Tränen ließ zum Himmel schreien, in eins gefasst, sie reichten allzumal nicht an den Tod von Englands jungem Herrn, um den die Jugend und die Ehre weint, die Erde düster, trüb und leer scheint. Der Freudenbar reicht nur an Leid und Trauer. Da stehe nun in herber Not und Pein die stolzen Söldner da, die entbot. Die Ritter und die Sänger jung und fein als Todfeind fühlen alle sie den Tod, denn er kam und raubte Englands jungen Herrn. Vor ihm der reichste Gönner karg erschien, nicht ist der Welt noch war je beschieden, ob solchen Grams gemessene Klag und Trauer. Verwegener Tod, du Fülle aller Pein, du magst dich rühmen, denn du nahmst der Welt den glänzendsten aus ihrer Rittereien, und nichts von dem, der sich rühmt, ein Held, blieb unerfüllt in Englands jungem Herrn. Ach, nehm doch Gott sich des Rechten wahr und ließ ihn leben statt der lästigen Schar, die nur den Guten Kummer schafft und Trauer. Zu ihm, der einst ob unserer Schuld und Pein zur Erde stieg, dass er uns Rettung brächt, der uns durch seine Tod dies heilge ein. Zu ihm lass uns, der gut ist und gerecht, um Gnade flehen für Englands jungen Herrn. Er sei mild, er aller milde Grund, und nehm ihn auf in seinen heiligen Bund, wo es keine Tränen gibt und keine Trauer. Straßen ziehen. Wenn die Feigenspießer zittern und niemand zeigt mehr Mut, gibt's eins, das nie erlahmt. Und das ist eure Wut. Was wird aus Deutschland? Was wird aus Deutschland, wenn die Guten nicht wehren, gewinnen die Schlechten? Was wird aus Deutschland? Was wird aus Deutschland? Sind wir nicht mehr die Herren? Werden wir zum Knechten? Was wird aus Deutschland? Was wird aus Deutschland, wenn die Guten nicht wehren, gewinnen die Schlechten? Was wird aus Deutschland? Was wird aus Deutschland? Sind wir nicht mehr die Herren? Werden wir zum Knechten? Was wird aus Deutschland? Und in Freuden leben vom Besudeln des eigenen Nests. Wer Deutschland hasst, soll sich verbissen. Keinen von euch werden wir je vermissen. Beschert euch dahin, wo der Pfeffer wächst. Einfach dahin, wo der Pfeffer wächst. Rock'n'Roll! Nicht mehr fern, dann wird dem Pack die Macht genommen. Und aus Deutschland wird es entfernt. Wer Deutschland hasst, soll sich verbissen. Keinen von euch werden wir je vermissen. Schert euch dahin, wo der Pfeffer wächst. Einfach dahin, wo der Pfeffer wächst. Wer Deutschland hasst, soll sich verbissen. Keinen von euch werden wir je vermissen. Beschert euch dahin, wo der Pfeffer wächst. Einfach dahin, wo der Pfeffer wächst. Wer Deutschland hasst, soll sich verbissen. Keinen von euch werden wir je vermissen. Beschert euch dahin, wo der Pfeffer wächst. Einfach dahin, wo der Pfeffer wächst. Nun schlägt der Hass wie Wetter in alles deutsche Land. Vernichter oder Retter erscheinen im Weltenbrand. Wir sind der Hass der Erde, ob Mann, ob Weib, ob Kind. Doch was auch daraus werde, wir bleiben, was wir sind. Die Welt will keine Liebe von uns, wir wissen das. Und kühlen im Kampf getriebe die Stirn am fremden Hass. Der Stolz nur kann uns taugen zum Labetrunk der Kraft. Narr wer auf fremde Augen und fremde Mäuler gafft. Will euch nach Liebe dürsten, so liebt was deutsch und echt. Wir wollen mit Liebe fürsten den ärmsten deutschen Knecht. Wir stehen vor Gott im Bunde und teilen Recht und Schuld und werfen vor die Hunde des Fremden Hass und Huld. So lasst uns schwören und singen in Nacht und Sturm hinein, Deutsch bis zum Todesringen und nichts als Deutsch zu sein. So lasst uns schwören und singen in Nacht und Sturm hinein, Deutsch bis zum Todesringen und nichts als Deutsch zu sein. Angst auch dabei und manchmal schon.